in Spanien vom Rechte sprechen, wären sie mit Gesetzen das Recht zerbrechen. Siehst du die Folterknechte, die Ordnung schützen, während die großen Räuber in Frieden sitzen. Was werden die wohl sagen am Tag der Rechenschaft, wenn sich das Volk in Spanien mit Waffen Recht verschafft? Hörst du die Frommen singen vom Christengotte, während sie Christus opfern auf der Garotte? Schau nur die schönen Richter zur Jungfrau beten, sauber sind ihre Hände und voll Peseten. Was werden die wohl sagen am Tag der Rechenschaft, wenn sich im Land des Todes das Leben Recht verschafft? Schau nur die Generäle, so schwer von Orden, ach, die sind auch nicht müde von vielen Morden. Hör die Gespenster schreien, hoch liebe Franco, ach, der ist nicht geflogen wie Guerrero Blanco. Was werden die wohl sagen am Tag der Rechenschaft, wenn sich das Volk in Spanien mit Waffen Recht verschafft? Wer aber hält die Fäden der Marionetten? Liegen die nicht in Washington in weichen Betten? Wissen wir, wem die Mörder die Macht verdanken? Sitzen die nicht im Vorstand der deutschen Banken? Was werden die wohl sagen am Tag der Rechenschaft, wenn sich im Land des Todes das Leben Recht verschafft? Schau nur die großen Heuchler in Tränen baden, weil jetzt ihren Geschäften 5 Tote schaden. Franco, dein Schiff wird sinken, schon fliehen die Ratten, aber wenn die auch abhauen, die bleiben Ratten. Was werden die wohl sagen?